Newman kämpfte gegen die Vergötzung der voraussetzungslosen Vernunft und die müde Skepsis des herrschenden Liberalismus. Er sagt die ungeheuerlichsten Dinge, echt englisch, schwärmte die 1971 verstorbene Publizistin Ida Friederike Görres. Ich vergleiche ihn unwillkürlich mit Kierkegaard. Newman war etwa in seinem Alter. Sein Anliegen ist vielfach dasselbe. Aufwecken und Aufschrecken des fetten, bürgerlichen, gedankenlosen Kirchentums seiner Tage. Auch im protestantischen Milieu. Wenn es auch wegen der eigentümlichen religiösen Begabung der Engländer nicht entfernt so ausgehöhlt und erkaltet war, wie vielleicht in Dänemark. Kritisch nur dem Geist, nicht dem Gemüt nach. Ohne Hass, ohne jede Polemik. Newmans Schriften wurden zur Bibel der um 1833 aufblühenden Oxford-Bewegung. Intellektuelle und Künstler, Schriftsteller und Publizisten, all jene, die mit Oxford in Verbindung standen, machten sich stark für eine vertiefte Religiosität und eine innere Erneuerung der Church of England. Konkurrenz drohte. Verfassungsänderungen hatten 1829 protestantischen Dissenters und römischen Katholiken nach erheblichen Widerständen politische und bürgerliche Rechte zugestanden. Die Anhänger dieses Oxford-Movement nannten sich selbst die Apostolischen, denn es ging ihnen um eine Rückkehr zu den biblischen und urkirchlichen Wurzeln des Christentums, um ein klares Bekenntnis statt einer verwaschenen, intellektuell anspruchslosen Wohlfühlreligion. Damit eng verbunden war das zweite Ziel der Oxford-Bewegung, größtmögliche Unabhängigkeit der Kirche vom Staat. Zunächst ging es Newman darum, vernachlässigte Elemente der alten katholischen Tradition, etwa die tägliche Messfeier, in der anglikanischen Kirche wiederzubeleben. Hingegen schien ihm der römische Katholizismus als Ganzes durch Aberglauben und Entartungen disqualifiziert. In der Zeitschrift British Critic schrieb er spöttisch: Wir sehen, wie Rom versucht, Konvertiten unter uns zu gewinnen. Durch gefällige Behauptungen, durch kühne Versicherungen. Wir sehen seine Agenten lächeln und sich bücken und mit dem Kopf nicken, wie es die Zigeuner mit Knaben machen, die die Schule schwänzen. Wir sehen, wie sie Kindermärchen und hübsche Bilder feilbieten, vergoldete Pfefferkuchen, Medikamente versteckt in Konfitüre und verzuckerte Pflaumen für brave Kinder. Wir Engländer lieben Männlichkeit, Offenheit, Beständigkeit und Treue. Rom wird niemals bei uns Fuß fassen, wenn es diese Tugenden nicht lernt und anwendet. Stattdessen suchte Newman hartnäckig nach einem mittleren Weg. Die anglikanische Kirche sollte wieder Profil als Hüterin der apostolischen Tradition gewinnen, einer Tradition, die in seinen Augen durch die Katholiken verfälscht und von den Protestanten vernachlässigt oder gänzlich aufgegeben worden war. Damit setzte er sich natürlich zwischen alle Stühle. Die Anglikaner, deren Glaubenssätze, die sogenannten 39 Artikel, Newman zum Teil katholisch zu interpretieren suchte, waren empört. Und die Katholiken, deren Gedankengut er von späteren populären Weiterentwicklungen zu trennen wagte, zeigten sich beleidigt. In jener ökumenischen Steinzeit schien es tatsächlich unerhört zu behaupten, die anglikanische Glaubensbasis stimme mit den von historischen Übermalungen gereinigten katholischen Dogmen überein. Für Professor Siebenrock, Vorsitzender der Internationalen Deutschen Newman-Gesellschaft, war Newman in ganz unglaublichem Ausmaß ein Pionier, und zwar für beide Lager. Denn er tut etwas im Jahre 1840/41. Was erst vor 20 Jahren in Deutschland gemacht worden ist, nämlich er ließ die 39 Artikel der anglikanischen Kirche aus katholischer Perspektive und meint, das würde nicht trient widersprechen. Das war so exzessiv gegen die Zeit, dass er dafür verurteilt worden ist. Andererseits glaube ich, dass er tatsächlich auf eine Gemeinsamkeit der Christen hinarbeitet, indem er die konfessionellen Negationen, nämlich die Negation des anderen, der anderen Konfession, hinter sich lässt. Jedenfalls war Newman mit seiner Leidenschaft für die Wiedergewinnung der Kircheneinheit seiner Epoche weit voraus. Ihr steht unter einer Bestimmung, der Bestimmung der Wahrheit. Die Wahrheit ist Herr über euch, ihr seid nicht die Herren über die Wahrheit. Ihr müsst dorthin gehen, wohin sie euch führt. Irritiert zeigte man sich auch, als Newman einen ungewohnten Respekt vor den jüdischen Anfängen des Christentums bekundete und nach Berührungspunkten zwischen Beschneidung und Taufe, Schabbat und Sonntag suchte. Ihm lag daran zu zeigen, dass die Beibehaltung einer bestimmten Form oder eines bestimmten Ritus nicht entscheidend sei für die Treue der Kirche zu Gott. Man könne Gott vielmehr zu unterschiedlichen Zeiten, unter ganz unterschiedlichen Riten und in unterschiedlichen Ausdrucksweisen erfahren. Der geballte Widerstand gegen Newmans Vorstellungen isolierte den engagierten Anglikaner zusehends innerhalb seiner eigenen Glaubensgemeinschaft. Das ging so weit, dass man das Abendessen in den Oxforder Colleges zeitlich so legte, dass die Studenten seine Predigten nicht mehr hören konnten. Verbittert zog Newman sich in die Einsamkeit des kleinen Weilers Littlemore bei Oxford zurück und führte das Leben eines Eremiten. Man habe ihn als Verräter gebrandmarkt. In allen Colleges werde er gemieden, wie ein in Verruf gekommener Pastetenbäcker, klagte er verbittert. Die harsche Reaktion der Anglikaner erleichterte ihm letztlich aber auch die Hinwendung zum Katholizismus. Dabei ging es Newman zunächst weniger um eine Trennung von seiner bisherigen Glaubensgemeinschaft, an der er hing und der er so viel verdankte, als vielmehr um die Frage, wo die Kirche der Anfänge am klarsten verwirklicht sei. Newman machte einen, selbst für andere, aufregenden Lernprozess durch. Was ihm bisher als römische Entartung erschienen war, gewann nun ein ganz anderes Gesicht, zeigte sich plötzlich als im Ursprung angelegte organische Entwicklung. Leben heißt sich ändern, und vollkommen sein heißt, sich oft geändert haben. 1843 gab John Henry Newman sein geistliches Amt auf und kehrte in den Laienstand zurück. Einem Freund gestand er: Die Wahrheit ist, dass ich kein guter Sohn der Kirche von England mehr bin und ihr im Gewissen keinen Vorzug mehr einräumen kann. Dazu liebe ich die Kirche von Rom zu sehr. Am 9. Oktober 1845 tat der 44-Jährige dann den letzten entscheidenden Schritt. Er trat zur katholischen Kirche über, zum Entsetzen seiner Familie. Man sprach offen von Verrat. Seine Schwester hielt ihm vor, welche Wirkungsmöglichkeiten er sich verscherzte. Heute noch vertreten manche Newman-Kenner die Ansicht, der Konvertit habe seine persönliche Gewissensentscheidung mit einem akademischen Abstieg erkauft. Professor Siebenrock ist skeptisch. Institutionell, gesellschaftlich gesehen, hat er als Katholik nie mehr die Einflüsse wie als Anglikaner. Aber er hat ja auf lange Sicht eine große Wirkung, weil seine Universitätsreden sind im angelsächsischen Raum Klassiker. Sie werden auch von Nichtchristen gelesen. Und vor allen Dingen ist es eine Interpretation des Ersten Vatikanischen Konzils über das Gewissen und den Papst. Diese Interpretation ist ja unmittelbar im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen und eingegangen. In Rom ließ Newman sich zum Priester weihen, nachdem er demütig die vorgeschriebenen Examina abgelegt hatte. Leicht verschnupft äußerte er sich lediglich über das Niveau der in Rom gelehrten Theologie und Philosophie. Thomas von Aquin und Aristoteles seien hier weitgehend unbekannt. Zurück in Großbritannien gründete er, in der Tradition des heiligen Komödianten Filippo Neri, Oratorien, spirituell und sozial orientierte Priestergemeinschaften. Er zog nach Birmingham um, engagierte sich seelsorglich in einem Armenviertel der Stadt und schrieb einen ziemlich erfolgreichen Roman über den eigenen Bekehrungsweg. Ohne aber darüber seine intellektuelle Arbeit zu vernachlässigen. Rom beauftragte ihn mit der Gründung einer katholischen Universität in Dublin und Newman träumte auch schon von einem katholischen Studentenhaus in Oxford. Die katholische Kirche Englands verfügte damals noch über keine einheimische Hierarchie. Wegen ihrer völligen Abhängigkeit von Rom war sie im Land verachtet. Man war der Ansicht, der Katholizismus tauge ganz offensichtlich nur als Religion für strohdumme irische Dienstmädchen.